sag mir lang zuvor, es herrscht Ruhe vor dem Sturm. Ich weiß, es kündigt sich schon vorher an. Und er sagt, wenn es vorbei, regnet's auch bei Sonnenschein. Ich weiß, Sonne glänzt im Wasser. Sag mir, hast du's jemals regnen sehen? Sag mir, hast du's jemals regnen sehen? Regen fallen an einem sonnigen Tag. Gestern und die Tag davor. Sonne fehlt und Regen viel. Ich weiß, es war auch schon immer so. Bis in alle Ewigkeit, langsam schnell im Kreis sich's dreht. Ich weiß, man kann's nicht stoppen, wie auch. Sag mir, hast du's jemals regnen sehen? Sag mir, hast du's jemals regnen sehen? Regen fallen an einem sonnigen Tag. Ja! Sag mir, hast du's jemals regnen sehen? Sag mir, hast du's jemals regnen sehen? Regen fallen an einem sonnigen Tag.